Die neuen Mittel ihres Sinnes entäußert, werden als rasch abstumpfende Reize durch unablässige Wiederholung korrumpiert. Die Verpflichtung zur Einmaligkeit des Gebildes, zur Unwiederholbarkeit, die dem Komponieren durch die Emanzipation der Musik von der vorgegebenen Formsprache auferlegt ist, welche einmal Neues durch Altes auszudrücken erlaubte und in der die Wiederholung eine gewisse Unschuld besaß, diese Verpflichtung zur Einmaligkeit wird kaum mehr gefühlt. Die meisten Komponisten, die nicht aufs Punktuelle schwören, geben sich damit zufrieden, neue Beispiele für Typen zu liefern, die von Autoren wie Bartok, Strawinsky, Hindemith aufgerichtet worden sind, ohne einzusehen, dass diese Typen keinen Raum definieren, innerhalb dessen man sich sicher bewegen kann und dass es einzig noch auf die Produktion neuer Typen oder vielmehr neuer Charaktere ankäme. Andererseits aber sind durch die versprengten neuen Mittel die traditionellen in Unordnung geraten. Aus dieser wird auch noch eine Tugend gemacht, in einer Allerweltssprache, in der quasi literarische Effekte, insbesondere eine durchwegs ebenso grundlose wie billige Ironie, die erste Stelle behaupten. Pseudo-Intellektualität und kulturpolitische Versiertheit verdrängen die künstlerische Realisierung. Musik, die eine Tradition posiert, die nicht mehr gegenwärtig ist und selbst technisch nicht mehr verfügbar, hat vor den Elaboraten der Reiheningenieure nichts voraus. Sie macht es nur sich und ihren Anhängern bequemer. Alle diese innerästhetischen Tendenzen stimmen aufs Genaueste zusammen mit solchen der Gesamtgesellschaft, ohne dass die Vermittlung zwischen beiden Bereichen allenthalben durchsichtig wäre. Die Gesellschaft beeinflusst die Künstler nicht bloß von außen, kontrolliert sie nicht nur, obwohl es daran gewiss nicht fehlt, sondern bringt auch die Individuen und die Formen des objektiven Geistes hervor, die ihres eigenen Wesens oder Unwesens sind. Man meint, man wäre durch den Mangel an Subjektivität einer objektiven Verbindlichkeit mächtig, deren Zerstörung man der Präponderanz eines Subjektiven zur Last legt, das man schon gar nicht mehr hat, so als käme Objektivität durch Subtraktion zustande, durchs Weglassen der Zutat und wäre nichts anderes als ein Rest. Aber alle ästhetische Objektivität ist durch die Kraft des Subjekts vermittelt, die eine Sache ganz zu sich selbst bringt. Der Objektivismus, der so eitel ist auf seinen Mangel an Eitelkeit und sich so leicht moralisch überlegen dünkt, setzt selbstgerecht eine Prämie auf das, was seinen Exponenten abgeht. Er lebt von der lockenden Ideologie, man müsse nur vor dem übermächtigen, sinnlosen Dasein kapitulieren, um eines verbürgten Kosmos teilhaftig zu werden. Aber die Überwindung eines nicht-existenten Selbst ist ein allzu bequemer Weg und das lässt sich an dem erkennen, was die vermeintliche Askese zeitigt. Die Symptome des Alterns der neuen Musik sind gesellschaftlich solche des Schrumpfens der Freiheit, des Zerfalls der Individualität, den die hilflosen und desintegrierten Individuen selbst nochmals von sich aus bestätigen, unterschreiben, wiederholen. Darin ähneln die Radikalen, die sich dem überantworten, was sie als reine Eigengesetzlichkeit des Materials missdeuten und die begeistert sich selbst durchstreichen, fatal jenen anderen, die entweder in die Trümmer vergangener Tradition unterschlupfen oder einen überindividuell bestätigten künstlerischen Zustand fingieren, der doch bloß dem Wunschbild der geschwächten und verängstigten Individuen entspricht. Keiner wagt es eigentlich mehr. Alle suchen Deckung. Die brutalen Maßnahmen der totalitären Staaten beider Spielarten, welche die Musik gängeln und die Abweichung als dekadent und subversiv bedrohen, bezeugen nur sinnfällig,